Menschen, die sich lieben, sie sind ja wohl so glücklich. Doch viele haben Sorgen und denken, was kommt morgen? Das Glück kann man nicht schenken in unser Alltagsleben. Und hast du es gefunden, dann halte es gut fest. In deinem Herzen, es bringt dir Sonnenschein in deinem Leben. Halt das Glück fest in deinem Herzen, es kommt nicht gleich zurück, wenn du es verlierst. Auch die Trauer, das Leid uns stets begleitet. Wir aber suchen immer das Glück auf dieser Welt. Halt das Glück fest in deinem Herzen. Es bringt dir Sonnenschein in deinem Leben. Halt das Glück. Es kommt nicht leicht zurück, wenn du es verlierst. Das Glück kann man nicht schenken in unserem.